Kundgabe 1416. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.05.1940. Ausgießung des Heiligen Geistes. Johannes 14, 13 bis 26. Pfingsten. Wer mein Willen erfüllt, der ist es, den ich liebe, denn seine Liebe gehöret mir. Und so sende ich ihm meinen Geist und bin also ständig bei ihm. Denn mein Geist ist die Ausstrahlung meiner Liebe. Mein Geist ist Willen und Kraft zugleich. Mein Geist ist immer und ewig der Ausfluss meiner selbst. Und also bin ich bei dem, der mich und meinen Geist begehrt. Und ihn verlasse ich nimmer, denn er gab mit seiner Liebe sich selbst mir zu eigen. Und so gebe ich mich ihm durch mein Wort. Wer nun recht innig mein Wort begehrt, dessen Herz verlangt nach mir. Und dieses Verlangen bezeugt seine Liebe. Also kann ich selbst kommen zu ihm, weil er mich innig liebt. Denn ich will nicht, dass er einsam bleibet. Ich will bei ihm sein, und er soll meine Nähe fühlen. Ich will, dass ihn kein Leid mehr drückt. Ich will ihm Beistand sein in jeder Not, und mein Trost soll ihn erquicken, so er dessen bedarf. Und also soll mein Wort ihm Tröster sein, denn ich selbst spreche zu ihm und bin im Geist bei ihm. Und diesen meinen Geist sollt ihr alle begehren, die ihr auf Erden wandelt. Denn so ihr meinen Geist habt, habet ihr überwunden. So ihr mein Wort begehrt, suchet ihr die Verbindung mit mir. Und mit mir in innigem Verband zu stehen, trägt euch meine vollste Liebe ein. Und in meiner Liebe seid ihr geborgen. Ihr seid nicht einsam und verlassen. Ihr seid auch nicht hilflos und schwach, sondern ihr seid stark, so ihr meinen Geist habt. Es ist die Ausgießung des Heiligen Geistes, mein sichtbares Zeichen, dass ich euch nicht schutzlos lasse, so ihr mich und meinen Schutz erbittet. Ich habe euch meinen Schutz zugesichert. Ich habe euch gesagt, dass der Vater, die Liebe, euch nicht eurem Schicksal überlässet, so ihr ihn liebet, das heißt, seine Gebote haltet. Und so ihr meinen Worten Glauben schenkt und meine Liebe begehret, so sende ich euch meinen Geist, der euch in die Wahrheit leitet. Denn euer Glaube und eure Liebe gestalten euch so, dass ich im Geist Wohnung nehmen kann bei euch, dass ich euch mit meiner Gnade bedenken kann im Übermaß, dass ich im Wort bei euch sein kann und euch Kraft, Trost und Licht bringen kann, ungemessen. Und also wird mein Geist euch erleuchten, und ihr werdet bedacht werden mit allen Gaben des Himmels. Ihr werdet wissend werden, ihr werdet in vollster Wahrheit stehen, und euer Erdenweg wird wahrlich ein Wandeln ganz nach meinem Willen sein. Ihr werdet meine Gebote halten, weil ihr mich liebet. Amen.